Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck Traumrevue. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Welcome to my dream. And how are you? Will you be here long? Or just passing through? Brush off that stardust. Where have you been? Don't tell me my rainbow was late getting in. Welcome to my dream. It now seems real. You're what it needed to make it ideal. So glad you got here, and I hope you can stay. But welcome to my dream. Tiny Tim am Mittwoch, dem 30. Oktober 1968 in der Royal Albert Hall in London. Welcome to my dream war der erste Song, den Tiny Tim an diesem Abend sang, nachdem eine großorchestrale Ouvertüre erklungen war. Der Song ist eine Komposition von Johnny Burke und Jimmy Van Heusen für den Film Road to Utopia aus dem Jahr 1946. Interpretiert wurde er in diesem Film von Bing Crosby. Der sitzt dabei am Klavier und singt eine junge Dame an, der er unter anderem mitteilt, dass sie die Verwirklichung seines Traums bedeutet. Als Tiny Tim den Song 1968 an den Anfang seines ersten Albums und seiner Konzerte stellte, hörte es sich dann so an, als ob hier das Publikum angesprochen wird. Dank des Publikums ist also der Traum Tiny Tims wahr geworden. Tiny Tim befand sich an diesem Abend in der Royal Albert Hall in bester Gesellschaft. Die Acts, die vor ihm auftraten, waren Peter Sarstedt, Joe Cocker und die Bonzo Dog Duda Band. Das Konzert von Tiny Tim wurde im Jahr 2000 von Rhino Records erstmals veröffentlicht, in einer angeblich auf 3000 Exemplare limitierten Auflage. Auch der nächste Traumsong wurde in London aufgenommen. Der Ich-Erzähler berichtet da zu Beginn von unrühmlichen Eskapaden seiner Jugendzeit, von der Leidenschaft für Musik, die ihm einen Traum und seine Verwirklichung ermöglicht hat, und in der letzten Strophe ruft er andere Jugendliche auf, ihrer eigenen Kraft zu vertrauen, sich ein Ziel zu setzen und an dessen Umsetzung zu arbeiten, die Schule nicht ohne Abschluss einfach abzubrechen, und er bittet junge Eltern, sich ihrer Verantwortung für das Kind bewusst zu werden. Ich versuche nicht zu predigen, sagt Dizzy Rascal, aber dieses Kind ist die nächste Generation des Planeten Erde. Der Autor des Songtexts war 19 Jahre alt, als dieser Song 2003 auf seinem Debütalbum Showtime erschien. Seine eigene Biografie hat ihm genug Anschauungsmaterial für seine Texte geliefert. In diesem Jahr, 2012, hatte der junge Mann die Ehre, bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele aufzutreten. Hier ist Dizzy Rascal im Jahr 2003 mit Dream. This is too sensible for me, man. How you gonna have a dream come true? Love the singing. Love I used to dream about crazy little things like fame in the days, hanging outside the off license. We used to run around the streets, reckless with no shame, mainly up to no good, a whole world of nonsense. So when the girls walk by, we would try to catch the eye, and if they didn't show face, we would act immature. Had the things for trash and hackney girls since I was a kid. A couple West girls on my radar, I was raw, and I was dead sure that I knew it all. Whole world now gets me attitude, I nearly blew it all. I find it a real big struggle getting through it all. I swear, I didn't wanna listen cause I sure didn't care. Not knowing for reality, I'd have to prepare. Cause money don't grow on no stick. Well, it's rare, being broke was looking less and less the lick. Plus, I was growing up, life was looking like a scare. To love music, it was like my hidden hobby, but I couldn't get on local radio back then. So I went to North London, a trip to Tottenham to be precise, and got some airtime on EFM. Then it escalated, I was getting ratings here and there, and carried on until eventually I was everywhere. I started doing all the hotspots, Ministry, Caesars, Palace P, Area, Time and Envy. I did the grim and the glam, I did the port and the plush. I didn't hang around, I wanted my money in a rush. Mindframe in the studio at this stage, no time to chat, I didn't wanna engage. I found myself a new hustle, it was beautiful, and unlike the one before, a bit more suitable. The more challenging it got, the more I fought it. Made an album, over 100,000 people bought it. Thank you. Crouching in the stairs, in the flats, to the superstar Sokolins, Beckham in the making. You can go far if you put your mind to it. You're a star, don't wait to be told, just do it. Try and keep schooling your plans, don't worry about your man. They'll be there in the end if they're real. If they ain't, don't be making no effort to impress, cause you'll find the way you are, just do what you feel. Young baby mothers, yo, I got your back as well. Young baby fathers, hold it down for your girl. I ain't trying to preach, but for what it's worth, like it's the next generation planet Earth. Big shout to the world, cause I've been all around. And when I'm gone, I'm always thinking about my hometown. I'm from the LDN, there's no forgetting that. And the big UK, I stay repping that. Whoa. I don't know any words to say, or still what I should do. Is it a dream? I bet it is. I can't stop loving you. When have I ever had the time to make it up to you? Is it a dream? I bet it is. The best that I could do. Do. to do is dream ist das Motto dieser Soundcheck-Revue vom Deutschlandfunk mit lauter Liedern über Träume. Das war gerade eine Musikerin aus Neuseeland. Dream Sequence heißt der Song. Komponiert und gesungen wurde er von Annabel Alpers. Im Alphabet des Plattenladens findet sich die LP, von dem der Song kommt, allerdings unter B. Bachelorette ist der Projektname, den sich Annabel Alpers bis jetzt für ihre Musik ausgesucht hat. Nach einer ersten EP, anno 2005, erschienen in den Jahren 2008, 2009 und 2011 drei Alben voller Länge. Dream Sequence erschien auf ihrem zweiten Longplayer My Electric Family 2009. Der Song vor Dream Sequence ist gerade eben auf dem Debütalbum von Miau Miau erschienen. Hinter dem lautmalerischen Namen verbirgt sich ein 26-jähriger Musiker aus Glasgow, Julian Corey. Corey ist Multiinstrumentalist und produziert seine Musik selber am Computer. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich bisher als freier Toningenieur, der immerhin auch regelmäßig für BBC Schottland arbeitet. Im Juni dieses Jahres ist Julian Corys alias Miau Miaus Debütalbum erschienen. Es heißt Light of the North, zu hören war daraus der Track Is It a Dream. Gastsängerin war hier Anna Miles. Los ging diese Traumtrilogie mit Dizzy Rascal und einem Song von seinem Debütalbum aus dem Jahr 2003. Dream heißt der Song mit der Empowerment-Botschaft. Der angenehm altmodische Song, den Dizzy Rascal alias Dylan Mills in dieser Nummer eingebaut hat, war von Richard Rodgers zu einem Text von Oscar Hammerstein komponiert worden. Happy Talk heißt dieser Song und er wird sozusagen als Refrain der Dizzy Rascal-Nummer eingesetzt. Schließlich formuliert Happy Talk ja auch Dizzy Rascals zentrale Botschaft. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? Wenn du keinen Traum hast, wie wirst du dann einen Traum verwirklichen können? Das Original war von Rodgers Hammerstein 1949 für das Musical South Pacific geschrieben worden. Dizzy Rascal samplte für seine Nummer Dream allerdings eine spätere Version von Happy Talk. 1982 kam Captain Sensible, früher bei der Punkband The Damned, mit Happy Talk auf Platz 1 der britischen Charts. Nach so vielen schönen Träumen Zeit für schlechte. Bad Dreams. I should be happy just to be alive. But we have poisoned everything, and oblivious to it all, the cell phone zombies babble through the shopping malls. Condors far from Indian skies, whales beach and die in sand. Bad dreams are good in the great plain. Trusted. Do you even know you're lying? It's dangerous to kid yourself. You go deaf and dumb. and blind. You take with such entitlement. You give bad attitude. You have no grace, no empathy. In the great plan, before that altering apple, we were one with everything. No sense of self, another, no self-consciousness. Keeping one eye on our brother's deadly selfishness. Everyone's a victim. Nobody's hands are clean. So very little left of wild-eaten earth, so near the jaws of our machines. We live in these electric scabs. These lesions once were lakes. No one knows how to shoulder the blame or learn from past mistakes. So who will come to save the day? Mighty Mouse, Superman. Bad dreams are good in the great plan. Would seem that the lives we live weren't worth living. Blindfolds on our eyes wouldn't let us realize there was a price to pay for not giving. Whale siren screams, they're everywhere. Thick choke and smoke fills the air. No one seems to laugh or care. And in that moment I couldn't laugh, love or cry. I was forced to live the lie I was born in. And the people thought that it was just a game, that every day it turned out the same. You've got to battle to fight the drain you could drown in. I had a dream that one day it would seem that the lives we live living. Blindfolds on our eyes wouldn't let us realize that there was a price to pay for not giving. Now I lay me down to sleep, many cry and many weep. Pray the Lord my soul to keep. I had this dream. Von dem Randy California gerade sang, sah es so aus, als ob wir eines Tages begreifen würden, dass die Lügen, die wir leben, nicht lebenswert sind und dass wir einen Preis dafür bezahlen müssen, wenn wir uns weigern, freigebig zu sein. I Had a Dream heißt der Song, sicherlich auch in Anspielung auf Martin Luther Kings berühmte Rede I Have a Dream. Da Randy California die Vergangenheitsform benutzte, I Had a Dream, könnte Mann oder Frau vermuten, dass der Traum von Ehrlichkeit und Authentizität und Teilen nun ausgeträumt ist, an seine Verwirklichung nicht mehr geglaubt wird. I Had a Dream wurde im Jahr 2000 auf der Spirit-CD Cosmic Smile veröffentlicht, 3 Jahre nach Randy Californias Tod. Joni Mitchell klang in dem Song davor eindeutig pessimistisch. Sie beschreibt darin Umweltzerstörung, Habgier und Fragwürdigkeiten modernen Lebens, die ihr schlechte Träume bescheren. Der Song Bad Dreams erschien 2007 auf ihrem bisher letzten Album Shine. Welcome home, please stay a while. This place sure could use a smile. Let's catch up on what we missed. Am I only dreaming this? Mostly hearts get traded, sort of situated. Wait for better days to come. This civilization's not too civilized, but baby, you may. Attracted opposites sometimes meet and can't resist what each other has to give. Are they only dreaming this? Streams of consciousness with pools of kiss and fish and speaking words in French for love. Clouds of purple curling, sins, emotions swirling. Baby, you make. Situated, wait for better days to come. that I had in the night. Only a dream, but it felt so right. Well, I was down there in the moonlight. I was holding you tight, but it was only a dream. Only a dream. Only a dream that knocks me off my feet. Only a dream. Have you dancing in the street? And that big band keeps on playing Joe Henry's Retreat, but only a dream, only in my dream. Only a dream. But somebody tried to knock me down. Outside the window, just like Romeo, but it's only a dream. Yes, only a dream. But someone tries to knock me down to the ground, but it's only a dream. But that's just the dream, still hanging around. Still hanging around, hanging around. the kind of guy that would say, hey baby, let's get away, let's go someplace, huh, where I don't care. He's the kind of guy that you give you everything and trust your heart, share all of your love till death do you part. Bis 3 Uhr geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk um Träume. Das war gerade eine Trilogie mit Songs von Jim Lauderdale, Van Morrison und Aretha Franklin. Los ging's mit Am I Only Dreaming This von Jim Lauderdales Album Persimmons aus dem Jahr 1996. Meistens werden Herzen gehandelt, heißt es hier, irgendwie untergebracht und dann warten sie auf bessere Tage. Die Zivilisation ist gar nicht so besonders zivilisiert. Aber du bringst alles zusammen. Wenn sich Gegensätze anziehen und treffen und sich nicht dem entziehen können, was der andere zu geben hat, träumen sie dann nur? Bewusstseinsströme mit Teichen, in denen sich Fische küssen, sagen französische Wörter für Liebe, purpurne Wolken wogen, lassen Gefühle herumwirbeln. Baby, du machst alles eins. Träum ich das nur? Soweit Jim Lauderdale in Am I Only Dreaming This. Nach Jim Lauderdale sang Solomon Burke einen Song von Van Morrison, Only a Dream. Veröffentlicht wurde er 2002 auf dem Solomon Burke-Album Don't Give Up On Me. Zum Schluss dieser Traumtrilogie gab es eine Eigenkomposition von Aretha Franklin, Daydreaming von ihrer LP Young, Gifted and Black aus dem Jahr 1972. Im nächsten Traumlied ist einer der Solisten ein Posaunist, Benny Morton. Der Autor des Hüllentexts der LP heißt Michael Brooks und er beschreibt dieses Solo von Benny Morton folgendermaßen. Benny Mortons Solo ist wie Sex in einer Badewanne voll mit weichem Haselnuss-Toffee. Der Song heißt If Dreams Come True. Thank you. 37 Jahre alt war Slim Harpo, als seine erste LP erschien. Sie hieß wie einer seiner Hits Raining in My Heart und alle 12 Titel darauf waren bis dahin nur als Singles erschienen. Zu hören war von dem Album What a Dream. Der Traum, in den Armen des Schatzes zu liegen, ist vorbei. Beim Aufwachen merkt der Held, dass sie ihn verlassen hat und unter Tränen versichert er ihr, sich erneut um ihre Liebe zu bemühen und er fragt sie, was er tun könne, um seine Fehler wieder gut zu machen. Vor Slim Harpo gab es Musik aus dem Jahr 1938. Am 6. Januar 1937 sang Billie Holiday in einem New Yorker Studio den Song If Dreams Come True. Begleitet wurde sie von der Count Basie Big Band. Das Posaunensolo spielte Benny Morton. Éclairer, pour m'embrasser ton cœur, et sort dans les champs qui traversent. Dans ces printemps, éveillé et son cœur enneigé. Dans ces six ans. Knapp 2 Stunden Traumrevue in dieser Soundcheck-Folge gehen so langsam zu Ende. Das war gerade Nico mit einem Outtake aus ihrem Album The Marble Index von 1968. Vor Nico war Tim Hardin zu hören mit einer Live-Version seines Songs Hang On To A Dream. Sie wurde am 17. Januar 1980 aufgenommen. Erschienen ist die 1981 posthum auf dem Album The Homecoming Concert. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Um 3 Uhr gibt's gleich die Nachrichten vom Deutschlandfunk. Bis dahin wünsche ich Ihnen zusammen mit Julie Doiron Fête de Beau Rêve. Träumt schön. Fermez